WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio bis 19 Minuten nach 1, ausschließlich hier in 1Live im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine freie Themennacht nach der Themennacht gestern. Also heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema wieder, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin ist Henriette und die Henriette ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Henriette. Hallo. Ja, da bin ich. Schön, dass du da bist. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Erzähl mal, um was geht's denn? Also ich bin gerade sehr aufgeregt, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich psychisch sehr krank bin und vor allem auch unter einer sozialen Phobie leide und auch unter einer Agoraphobie bezüglich einer Panikstörung. Ja. Deshalb fällt mir das gerade unwahrscheinlich schwer, aber ich finde es toll, dass ich durchgekommen bin und dass ich wirklich bei dir auch bin. Ich finde es mutig, dass du anrufst, wenn es dir solche Probleme macht und du Angst davor hast, ist das eine tolle Sache. Ja, mein Herz flattert auch gerade extrem. War das jetzt oder ist das auch der Hauptgrund deines Anrufes, über deine psychischen Erkrankungen zu sprechen oder gibt es noch einen anderen Grund? Es gibt noch einen anderen und das ist meine Glatze. Also ich habe deine Glatze? Ja, Areata. Ich habe so einen kreisrunden Haarausfall. Ja. Und ich versuche immer, naja, das ist immer so meine Entschuldigung, dass, also wenn ich jetzt irgendwie schlecht drauf bin, das darauf zu schieben, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor anderen Menschen habe oder sowas, ja, immer zu sagen, naja, das geht halt nicht, weil ich halt Glatze habe oder es klingt blöd. Das Beschreib dich mir doch mal, was heißt Glatze? Wirklich Glatze? Also ich habe schon immer kreisrunden Haarausfall gehabt, schon als kleines Kind. Ja, da stelle ich mir immer so vor, da hat man nur so, was heißt nur, also man hat so, wie früher die 5-Mark-Stücke groß waren, solche Flächen frei auf dem Kopf, der Rest ist dann noch behaart. Wie ist es bei dir? Ich habe mit 11 Jahren alles komplett verloren. Ach. Also ich hatte keine Augenbrauen, ich hatte keine Wimpern und das es war für mich damals schon schwer, weil wenn man so als Mädchen, gerade so vor der Pubertät, ja, dann denken alle halt gleich so hier Krebskrankheit oder sowas, ja, ne? Ja. Und das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja einfach nur ein kreisrunder Haarausfall. Aber seit 2 Jahren wächst es ein bisschen und ich finde es schon mal toll, dass ich Augenbrauen habe und Wimpern wieder habe. Erst seit 2 Jahren. Ich bin 32, ne? Also bis zu deinem 30. Lebensjahr hattest du dann nichts an Haaren auf dem Kopf? Ne, sagen wir es so. Ich hatte wahrscheinlich mit 23 mein erstes Schamhaar, aber das war dann nur das Einzige. Aber das ist jetzt klingt jetzt witzig, aber es war für mich immer sehr schwierig, also mit Haaren umzugehen. Ich habe bisher immer noch nie meine Beine rasiert oder unter den Achseln oder sowas, wie man das halt als Frau so kennt, ne? Mhm. Die Probleme, die jede Frau wahrscheinlich mit 32 oder auch schon mit 16 hat, ne? Aber das ist bei mir nicht so. Aber das macht mich immer noch zu schaffen. Vor 2 Jahren fing es an zu wachsen, zu sprießen. Die Wimpern, die Augenbrauen und auch ein bisschen auf dem Kopf wieder. Mhm. Ja. Beschreib dich mal, wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest, wie würde ich dich sehen? Wie siehst du aus? Irre. Na, der kann ich mir nicht so da vorstellen, und der Irre. Naja, es sprießt so, und ich habe ja auch schwarze Haare. Ja. Also mich wundert, dass sie nicht grau gewachsen sind, ne, mit 32. Entschuldigung. Schlechter Scherz. Aber es sprießt. Aber nicht, es sind wirklich immer noch diese Stellen überall. Ja. Und das ist, also man nennt es auch, glaube ich, so Ausrufer-Haarzeichen. Ach so. Also hier so, also es ist nicht. Also es wächst so ein bisschen kreuz und quer und wild auf dem Kopf. Mal ein paar Zipfelchen da und ein bisschen da. Genau. Und das sieht ein bisschen skurril aus. Genau. Und das macht, also ich finde es toll, dass irgendwas wächst, aber ich merke, dass es wächst nicht komplett Beziehungsweise es ist jetzt schon über 2 Jahre her und ich habe hinten immer noch alles kahl und an den Seiten halt noch und dann hier diese Striezen. Also ich freue mich über die Wimpern und über die Augenbrauen. Das ist wirklich das bisschen, was da auf dem Kopf wächst, lässt du das Ganze in Ruhe oder schneidest du auch ein bisschen daran? Ich mache da gar nichts. Gar nichts, ja. Also sagt auch meine Ärztin, bloß nicht machen, vielleicht mal kurz abschneiden, damit das halt so und bloß immer Luft dran lassen, aber es geht natürlich nicht. Nur habe ich immer ja gelernt, dass das kreisrunde Haarausfall, ich wusste gar nicht, dass das kreisrunde Haarausfall auch zu einer Gesamtglatze führen kann. Wusste ich vorher nicht, habe ich jetzt gelernt von dir. Das nennt sich dann Alopecia universalis. Ah ja, verstehe. Was ich aber gelernt habe, ist, dass diese Erkrankung immer eine starke seelische Komponente hat. Also, ja. Und das ist bei dir ja auch gegeben. Du bist ja seelisch auch nicht so ganz im Lot. Nee. Wie lange leidest du eigentlich an diesen seelischen Beschwerden, die du vorhin geschildert hast, schon? Also ich würde da überhaupt kein Datum festsetzen wollen. Und das ganz Absurde daran ist eigentlich, dass mein Vater Psychiater ist. Ne? Ach, ja, das ist wirklich absurd. Oder wenn man es jetzt böse sagt, vielleicht gerade deshalb ist es alles so kompliziert. Aber das ist ja, jetzt man weiß es nicht. Ne? Also das ist, also da fragt mich jeder immer wieder und in der Tagesklinik auch. Ich hatte so ein Problem damit, in der Tagesklinik hinzugehen, weil ich immer dachte, oh Gott, die kennen alle meinen Vater vielleicht. Aha. Und dann heißt es ja, die Tochter von einem Psychiater, wieso wird die jetzt psychisch krank? Wirst du denn von deinem Vater auch behandelt? Nein. Nein. Ich habe auch keinen Kontakt mehr. Ach so, warum nicht? Weil ich zusammengebrochen bin. Also ich muss dazu sagen, ich habe in einer ganz anderen Stadt gelebt, wo mein Vater auch seine Praxis hat. Mhm. Und dann ging das halt gar nicht mehr. Und er hat quasi nur das Ticket zurück zu meiner Mutter in eine andere Stadt dann bezahlt. Und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr. Also ich weiß das nicht, ob er damit das gar nicht so richtig verstanden. Konnte. Gab es denn einen Streit zwischen dir und deinem Vater? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber ich glaube, er kam damit nie klar, dass ich halt krank bin. Ach so. Aber man sagt das ja so, dass dass die Kinder von einem Psychiater, die müssen ja nicht gerade gesund sein. Ja. Also mein Vater hat selbst gesagt, ich würde, also das hat er vielleicht vor 15 Jahren mal gesagt, Hanni, also mein Spitzname, wenn du mal magersüchtig wirst, ich würde es nie mitbekommen. Ich würde es als Vater und als Arzt nie mitbekommen. Das hat er wirklich vor 15 Jahren oder so mal gesagt. Das finde ich einen komischen Satz, muss ich sagen. Ja gut, Magersucht. Ja, ich hätte jetzt auch was anderes sagen können. Mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Ja. Ich bin ja auch nervös. Ja, nee, ich meine, das ist schon eine komische Sache mit deinem Vater, dass er sich nicht dann doch wieder um einen Kontakt bemüht hat. Nö. Bemühst du dich denn um einen Kontakt? Ja. Und wie reagiert er darauf? Ich habe es ein paar Mal probiert, aber eigentlich, also ich habe mehr E-Mails geschrieben und er hat reagiert, wenn ich so medizinische Fragen hatte, weil ich ja auch andere Krankheiten habe und ich wollte dann so fragen, wie ist das und das, und dann hat er reagiert, aber so an sich geht das gar nicht mehr. Ich verstehe es selber nicht. Du hast gerade gesagt, du hast auch noch andere medizinische Erkrankungen. Ja. Welche zum Beispiel? Hormonstörungen, Asthma, Neurodermitis. Also ich bin so ein Komplettpaket. Ja, ich bin ganz baff, ja. Du bist ja rundherum eine kranke junge Frau. Ja, jetzt 32. Ich habe vor einem Jahr Rente beantragen müssen. Ach du je. Wie lebst du denn so dein normales Leben? Hast du einen Freund zum Beispiel? Ja. Den hast du? Ja. Funktioniert das? Nee. Also es funktioniert irgendwie, aber ich glaube nicht, dass er so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein oberflächlich kann ich nicht sagen, aber er ist so ein Mensch, der eine gewisse Struktur haben will. Und ich bin so ein Mensch, der unter der Struktur auch guckt. Kann man das irgendwie verstehen? Nee, ne? Ja, so ein bisschen, ich ahne es. Ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken, du bist so multiple erkrankt. Du hast wahrscheinlich schon mit so vielen Ärzten, Psychologen und Psychiatern zu tun gehabt. Was war eigentlich oder was ist deine Hoffnung oder welche Hoffnung verbindest du mit dem Anruf hier bei uns? Einfach, dass ich mal loswerden konnte. Ja. Und ich kann es selbst nicht beschreiben. Also ich war vorgestern war ich sogar bei der Agentur wegen einer Reha-Maßnahme. Mhm. Und die Frau war auch total nett, aber es war für mich total irre, weil meine Ärztin, meine Psychiaterin, ich sage immer gerne Gagalogin, finde ich netter, hat einen Antrag gestellt, der ging zur Rentenversicherung und der Rententräger hat es dann zur AGE geschickt, weil sie sich irgendwie nicht zuständig fühlten. Okay. Und sie meinte, sie könnte nichts mit mir machen, weil ich ja eigentlich so eine Art, also duale Ausbildung, also ich habe kurz bevor ich durchgedreht bin, war ich eigentlich schon fertig mit meinem Studium. Ach, und was hast du studiert? Sozialwissenschaften. Du sagst kurz, es wird immer spannender. Du sagst kurz bevor ich durchgedreht bin. Was heißt das? Ja, kurz bevor ich diese Angststörung entwickelt habe. Ja. Also ich hatte alles für mein Studium. Also ich habe auf Diplom studiert eigentlich. Und ich habe eigentlich alles geschafft, bis auf die 4 mündlichen Diplomprüfungen und die Diplomarbeit an sich, wobei ich sehr gerne schreibe. Mhm. Und das wird halt alles nicht unterstützt und ich muss jetzt hier mir überlegen wegen einer dualen Ausbildung eine Ausbildung im dualen Bereich. Also was weiß ich, Bürokauffrau wäre für mich quasi das Optimalste, weil ich dann vielleicht nicht so den direkten Kundenkontakt, sagen wir es mal so, habe. Aber das ist wahrscheinlich mit deiner Erkrankung auch sehr schwierig. Aber meine Frage war gewesen, die Erwartung an diesen Anruf. Du hast gesagt, um es mal zu erzählen, aber du wolltest noch was sagen. Oh, ich hab noch hingekommen. Ich bin so aufgeregt. Das hast du jetzt vergessen. Ich bin so ein bisschen hilflos, weil da so viele Baustellen sind, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, wo wir da zuerst anpacken sollen. Das bedarf längerer Zeit. Das schaffen wir jetzt nicht im Rahmen dieses Gespräches hier auf der Sendung. Das verlagern wir jetzt mal in den Hintergrund zu Claudia, meiner Psychologin. Die soll das Ganze mal ein bisschen ordnen und wir hoffen, dass wir die vielleicht doch noch ein bisschen wegweiser sein können. Oder Lotse, wie auch immer. Sollen wir es mal so machen, Herr Dreitke? Ja, natürlich, Domian. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben. Du bist sehr sympathisch, hast eine tolle Stimme. Danke. Und umso schöner, wenn wir dir gleich auch noch ein bisschen helfen könnten. Vielen Dank. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und hier ist Mario und Mario ist 25. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Domian. Hallo, Mario. Hallo. Um was geht's? Ja, ich hätte gerne Meinung. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Ich habe einen Mann kennengelernt. Ja. Im Internet. Ja. Das war letztes Jahr im Sommer. Mhm. Ja, man hatte halt so ein bisschen geschrieben und man hatte sich aber nie nur auf dem Foto gesehen, aber noch nie so wirklich ein Treffen gehabt. Mhm. So. Und im Dezember letzten Jahres hatten wir uns dann entschieden, uns zu treffen. Mhm. Er ist beruflich in ganz Deutschland unterwegs und er war da zurzeit in Berlin unterwegs und hatte mich dazu eingeladen, dass wir uns in Berlin dann treffen. Mhm. Ja, das Treffen fand statt. Und wir hatten uns dann, ich sag mal, es wurde ein bisschen mehr, also wir hatten uns da verguckt, ich denke mal, wir hatten uns da auch verliebt. Also auf meiner Seite auf jeden Fall. Ja. Ob es auf seiner Seite war, das weiß ich nicht, beziehungsweise wusste ich nicht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ja, das waren 3 Tage, die wir da verbracht hatten, waren schöne Tage und ja, ich hatte nur gehofft, dass wir uns auch nochmal wiedersehen. Mhm. Und wir hatten dann auch weiterhin Kontakt übers Handy und auch übers Internet und das nächste Treffen fand dann statt im Februar in Frankfurt am Main. Wo wohnst du denn eigentlich? In welcher Gegend? Ich komme aus NRW, Recklinghausen. Ja. Und er kommt aus Dresden. Okay. Also ist schon... Gut, hat man sich auf Frankfurt geeinigt, obwohl, wie du gerade sagtest, er viel in Deutschland unterwegs ist, hätte er dich auch mal besuchen können, aber egal. Richtig, also wir sind auch jetzt noch zusammen, aber das ist ja jetzt eigentlich, ich muss ja leider die ganze Vorgeschichte erzählen. als wir uns im Februar getroffen hatten, da wurde das in diesen 2 Monaten, die wir uns nicht gesehen hatten, in dem Chat halt auch viel intensiver. Also wirklich mit Schatz und ich liebe dich. Und ja, nach diesen 2 Monaten haben wir uns dann halt endlich in Frankfurt dann wieder getroffen. Mach's vielleicht, und, Mario, mal nicht so ausführlich. Was ist eigentlich das konkrete Problem? Ich habe jetzt so verstanden, dass ihr euch dann so langsam da angenähert habt. Okay. Was ist das konkrete Problem? Das konkrete Problem ist, dass er seit 16 Jahren vergeben ist. Ach, siehst du, so einfach ist das. Brauchen wir keine lange Vorgeschichte. Seit 16 Jahren vergeben, in der festen Beziehung, und er hat jetzt da was mit dir angebandelt. Genau. Und jetzt ist es soweit, ich habe ihm eine Frist gesetzt. Wie alt ist er denn? Wie bitte? Wie alt ist er denn? Er ist 36. Ja. Oh, dann hat er aber früh sich gebunden. Ja, hat er. Und ich habe ihm jetzt eine Frist gesetzt von 12 Monaten, weil ich möchte gern, dass wir uns kennenlernen, dass er dann halt auch die Entscheidung treffen kann nach diesen 12 Monaten, ob er jetzt ihn wählt oder nicht. Ja. Ja, und jetzt ist es soweit, dass ich jetzt auch schon nach Dresden gezogen bin, dass wir halt die Möglichkeit haben, uns noch öfters zu sehen, weil so war es halt nur einmal im Monat und jetzt ist es halt täglich. Ja. Und ja, er sagt zwar, dass er mich liebt, aber er weiß selbst nach dieser langen Zeit, die wir jetzt haben, weiß er immer noch nicht, zu was er tendieren soll. Ob jetzt zu seinem Freund oder... Okay, verstehe das Problem. Weiß sein Freund von dir? Nein. Ja, so. Das ist der erste Schritt, den du von ihm verlangen kannst, dass er ihm das sagt. Mhm. Dann bekommt die Sache schon eine ganz neue Dynamik, wenn der andere Bescheid weiß. So, ja, das ist richtig. So ist das ja so ein... Ja? Ja, und was ist, wenn er dann ihm das sagt und mit uns wird es gar nicht klappen? Dann hat er 16 Jahre verloren und ich bin dann auch weg. Das ist das Risiko, wenn man die Wahrheit sagt, ja. Ja, und jetzt... Das ist der Klassiker. Du bist mit jemandem zusammen, der schon lange gebunden ist. Ja, dann, richtig. Das macht man eine Weile mit. Man ist dann auch gerne eine Weile mal der heimliche Geliebte in deinem Fall. Ja. Aber irgendwann muss auch mal alles auf den Tisch gelegt werden und du willst ja auch eine Perspektive haben. Du bist ja offensichtlich sehr verliebt in diesen Mann. Ja. So höre ich das. Ja, auf jeden Fall. Und du bist sogar dahin gezogen. Mein Gott, was für ein Statement deinerseits. Ja, also das war ja schon eine Idee von uns beiden. Na, egal. Also, egal, ja, du hast es gemacht. So, jetzt ist er am Zug. Jetzt ist er am Zug. Du bist dahin gezogen. Du hast jetzt lang genug das schon mitgemacht, dieses doppelgleisige Fahren. Ja. Jetzt soll er das seinem Freund, seinem Mann sagen. So, ja, das ist richtig. Ich sehe es ja genau, ich bin ja genau deiner Meinung. Also ich finde es auch, vor allem auch nach so langer Zeit, also es ist ja jetzt schon 3/4 Jahr und dass er noch immer nicht irgendwie den Mut gefunden hat. Ja, der ist zu feige. Sage ich ganz klar, von außen hört sich das an. Ja. Der ist zu feige und laviert so rum und hält sich das warm und das warm. Ja. Nein. Da musst du jetzt auch, da hast du auch alles Recht der Welt, ein bisschen fordernder zu sein. Das darf man. Man darf auch in so einem Fall Leute unter Druck setzen. Das hört sich immer nie gut an, wenn man sagt, man darf keinen unter Druck setzen. Doch, in dem Fall finde ich schon. Also ich setze ihn ja auch unter Druck. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt alles akzeptiere, was er da jetzt veranstaltet. Also ich mache da ja schon Druck. Ne? Aber also, wie gesagt, ich trete irgendwie auf der Stelle. Ich weiß nicht. Ja. Und deswegen wollte ich einfach mal eine Meinung hören. Und mach es in dieser Art. Sag ihm, dass du das so nicht mehr lange mitmachen kannst, dass du von ihm auch einen klaren Akzent sehen möchtest. Und der nächste Akzent wäre die Information seines Freundes über dich. Mhm. So. Und dann muss man weitergucken. Ja, also wie gesagt, das habe ich auch schon getan. Also ich habe schon gesagt, dass ich nicht mehr lange kann, weil das ist ja auch eine richtige Belastung für mich. Ne? Da musst du ihm das glaubhaft versichern, dass das nicht nur eine hohle Drohung ist, sondern dass du das auch wirklich dann so siehst, dass du es nicht so lange mitmachen kannst. Mario, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, super, auf jeden Fall. Ich wollte eh nur eine Meinung hören. Also ich schau mal, was ich da machen kann. Ich verstehe und wünsche alles Gute und viel Glück für dich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das sind aber feine Zufälle. 1:19 Uhr haben wir und 17 Sekunden. Und just jetzt, gleich in diesem Moment, wird sich das WDR-Fernsehen dazuschalten. Und dann kann ich mich entschuldigen, dass wir zu spät sind und so weiter. Da sind die WDR-Fernsehzuschauer. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte mich jetzt entschuldigen, dass wir so spät dran sind. Es ist nicht unsere Schuld. Es hat sich halt so ergeben, wie sich das im Fernsehen manchmal ergibt. Aber nun sind wir da. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und wir wollen rasch weitermachen mit der freien Themennacht heute. 0800 220 50 50, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Chen. Chen ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Chen. Um was geht's? Bei mir geht's um eine Fortsetzung des gestrigen Themas, aber wie du vielleicht an meiner Stimmlage schon erkennen kannst, ist sie nicht ganz so getrübt. Das gestrige Thema war ja, mein Kind stirbt. Sehr, sehr traurig. Und gestern, ich hatte, ja. Es war sehr, sehr traurig, richtig. Mhm. Und ich habe gestern relativ am Ende der Sendung dann das Ganze nochmal angerufen bei euch, weil ich nämlich diesen Sommer das erste Mal als freiwilliger Übersetzer in einem Camp für Kinder war, das in Irland angesiedelt ist, und zwar für Kinder mit tödlichen Krankheiten, das heißt schwerkranke Kinder. Ich werde eventuell ab und zu jetzt ein paar englische Begriffe verwenden, weil es natürlich auf Englisch das Ganze lief. Ja. Und dieses Camp hat sich dem verschrieben, diesen Kindern, die natürlich in einer sehr schwierigen Situation aufwachsen, eine gewisse Zeit, meistens eben eine Woche, manche Kinder sind auch mehrfach dann da, wirklich rauszuholen aus dieser Situation, die natürlich extrem schwierig ist, wo natürlich das gesamte Leben auch durch diese Krankheit bestimmt ist dann. Das ist eine tolle Idee. Das heißt, aus ganz Europa kommen in dieses Camp nach Irland, sagst du, also todkranke Kinder, die noch reisefähig sind, und denen macht man da eine schöne Woche. Richtig, das ist die Idee. Also die Idee ist quasi den Kindern, also so ein bisschen fast schon therapeutisch das Ganze, und viele erzählen auch davon, dass es auch die Kinder dann tatsächlich eine therapeutische Wirkung hat. Das ist ja toll. Und zwar sollen die Kinder dann da quasi in allen möglichen Dingen positiv verstärkt werden. Also bevor du erzählst, was die Kinder da machen, noch kurz zu deiner Rolle. Du bist Übersetzer. Wie verstehe ich das? Ja, also ich bin nicht hauptberuflich Übersetzer, aber dort brauchen die Kids natürlich dann Leute, also es gibt natürlich hauptamtlich, sage ich mal, Leute, die da arbeiten als Betreuer. Caras heißen die auf Irisch, also das heißt einfach nur Freund auf Irisch, und außerdem brauchen sie eben freiwillige Helfer. Natürlich, wenn jetzt Kinder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kommen, die Deutsch sprechen, die müssen ja sich verständigen können mit den Leuten dort, und dann da bist du dann das Zwischenglied. Genau, ich war einer von diesen freiwilligen Übersetzern, und es ist auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil im Camp, dass eben dieser kulturelle Austausch zwischen den Kids auch über die Kulturgrenzen hinweg, sag ich mal, die ja nicht unbedingt Grenzen sein müssen, auch gewährleistet wird und auch von den Caras halt unterstützt wird. Jetzt erzähl uns doch mal, was die tot- und sterbenskranken Kinder, in welchem Alter übrigens sind die? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also es geht von normalerweise so von 7 bis, also so die gesamte Bandbreite ist circa so von 6, 7 bis 17 Jahre alt. Okay, was? Aber je nach Camp ist es unterschiedlich. Ja, wie je nach Camp? Ich meine, es wäre ein Camp. Ja, genau. Also Camp, Entschuldigung, wenn ich sage Camp, heißt es, also eine Woche ist ja dann quasi ein Camp. Ach so, dann verstehe. Ist eine Woche das nächste Camp und so weiter. So meinte ich das. Was genau wird mit den Kindern dort gemacht, oder was können die Kinder dort machen? Genau, also es ist so, dass die Kinder zunächst mal in Gruppen kommen, in denen sie eben in ihrer Hütte dann jeweils sind und da mit den Kindern in der Hütte, wo sie eben dann bleiben, auch schon ganz viele Sachen unternehmen, aber das der eigentliche Kern sind die Aktivitäten, und die sollen halt die Kinder sowohl herausfordern, aber auch gleichzeitig nicht überbeanspruchen. Sag doch mal ein Beispiel für die Aktivitäten. Ein Beispiel wäre ein Hochseilgarten zum Beispiel. Selbst Kinder, die eben Schwierigkeiten haben im Gleichgewicht oder sowas, sollen zumindest, soweit sie eben damit comfortable, also somit damit irgendwie zurechtkommen, versuchen können, da hochzuklettern. Oder es gibt Reiten. Ja, da hatte ich auch zum Beispiel ein Kind, das da zuvor Angst hatte dieses Jahr. Aber dann habe ich so ein bisschen, kannst du ausprobieren und so weiter. Und wenn du es nicht mehr willst, dann kannst du halt aufhören, aber probier's halt mal aus. Und dann war er danach total glücklich, dass er es gemacht hat und wollte es nochmal machen und solche Sachen. Oder Bogenschießen, Kanu fahren, alle möglichen anderen Sachen. Also ein bisschen Abenteuer erleben. Ja, richtig. Dürfen die Eltern mitkommen? Also es ist unterschiedlich. Es gibt Camps, die sind nur für die Kids. Es gibt Camps, die sind nur für die Geschwister, also deswegen war das auch ein bisschen besonderes Camp, wo ich war, weil das eben Geschwister waren, die für die natürlich auch eine besondere Situation ist, dass ein Geschwister immer halt todkrank ist und die dann halt die Aufmerksamkeit mitkriegen und so weiter. Dann gibt es Camps für die Familie, wo sie alle zusammen dann kommen können, das sind andere Sessions, und es gibt auch Camps, wo Familien kommen können, bei denen vor kurzem ein Kind verstorben ist. Wer finanziert das? Das wird aus Spenden finanziert, also ein nicht unerheblicher Teil der Vollzeitangestellten ist damit beschäftigt, Marketing und sofort zu machen, damit eben wirklich Spenden reinkommen. Das ist ein sehr großer Teil, aber es ist auch so, dass manchmal Spenden reinkommen, also letztens ist irgendwie eine millionenschwere Spende reinkommen, wo dann mehrere Hütten gebaut werden konnten davon, und grundsätzlich ist es eine Stiftung, die eben Paul Newman gegründet hat, der amerikanische Schauspieler, und die Stiftung heißt Serious Fun. Ja. Wie viel die ganze Welt verteilt Camps. Ja, also in Europa dann nur eins, in Irland? Ich glaube, in Italien gibt es noch eins. Ah. Warst du auch schon in einem Camp, wo dann wirklich, also nicht nur die Geschwister waren, sondern eben auch die todkranken Kinder? Da war ich leider nicht, da waren Freundinnen von mir. Aber du weißt wahrscheinlich, wie das da so zugeht. Weißt du, ob man dann dort mit den Kindern oder gar die Kinder untereinander über den Tod sprechen? Ja, das passiert. Also es passiert ja auch, selbst wenn du die Geschwister da hast, sitzt du dann beim Essen mit den Kids und dann sitzt du so da und mir nichts, dir nichts, sagt dann der eine, wenn du so mit 200 Leuten in dieser Essenshalle sitzt, ja okay, das sind also alles Kinder, die auch Geschwister haben, die schwer krank sind. Und dann wird dir schon wieder bewusst, in was für eine Lebensrealität die eigentlich sitzen, die Kids. Und ja, also die Kids, soweit mir das eben da auch klar gemacht wurde und eben der halt da anwesend war, die unterstützen sich dann natürlich auch gegenseitig, kann man sich auch vorstellen. Also bei Familien kann man sich auch vorstellen, wenn die alle die gleiche Erfahrung gerade gemacht haben und halt ein Kind im Alter von 8, 9, 10 Jahren verloren haben, das ist eine super Unterstützung, die man sich da gegenseitig geben kann, weil es dieselbe Erfahrung ist, genauso bei den Kids. Gab es denn da auch schon, ich könnte mir vorstellen, dass das immer sehr schwierig ist, wenn man ja den Gesundheitszustand eines sterbenskranken Kindes gar nicht so kalkulieren kann. Gab es auch schon Todesfälle in dem oder während des Camps? Und das ist mir jetzt nicht bekannt, aber was ich eben sagen kann, ist, dass es eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung gibt auf dem Camp. Es sind immer zwei Ärzte da, zwei Kinderärzte, die während der Session anwesend sind. Es sind drei Schwestern dann noch da, die auch mitbetreuen. Und die Kinder kommen, wenn sie ankommen, erstmal da ins Medchat, also erstmal zu den Ärzten, und werden dann durchgecheckt, und da fallen halt die Entscheidungen, wo die Kids mitmachen können oder nicht. Alles ist sehr gut organisiert und sehr gut. Extrem gut organisiert. Das finde ich ich habe davon noch nie gehört, das finde ich eine tolle Sache. Das brauchten wir in Deutschland eigentlich auch. Unbedingt. Da sollten wir alle mal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie anschieben könnte. Danke, dass du angerufen hast und uns ein bisschen davon erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Das ist eine gute Information gewesen, Cem. Vielleicht nur eine Schlussinformation. Gerne. In Deutschland ist die Warteliste für Barrettstown, also für die Kids, die dahin wollen, extrem lang. Das heißt, es ist gar nicht so eine schlechte Idee, was du gerade geäußert hast. Ja. Gut, danke für deinen Anruf und alles Gute, wenn du weiter dich in dieser Sache engagierst. Alles Gute und viel Erfolg. Herzlichen Dank, ebenso. Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Ich habe übrigens heute vorhin ein bisschen bei Lanz reingeguckt und war ganz entsetzt über Jürgen Milski. Kennt ihr? Big Brother. Ehemaliger Big Brother Mitbewohner und mittlerweile erfolgreicher Sänger, Schlagersänger, der doch in einer gewissen Weise propagierte, dass man nicht wählen gehen sollte. Also er propagierte das auf seine Personen bezogen. Ich habe es nicht ganz zu Ende sehen können, war aber wirklich sichtlich empört darüber, denn ich finde, dass er als Prominenter doch wirklich ein Beispiel geben soll, dass man wählt und dass man sich, wenn es auch nur eine kleine Möglichkeit ist, sich einzubringen, dass man sich einbringen sollte. Und dann stellte er auch noch Adenauer und Ulbricht auf eine Stufe, indem er sie zitierte. Also ich muss sagen, da war ich ziemlich von den Socken. Vielleicht habt ihr das auch gesehen und habt auch eure Meinung dazu. Und vielleicht erzählt ihr davon auch. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Michael. Und Michael ist 23. Guten Morgen, Michael. Moin, Domian. So, Michael, um was geht's? Es geht um Big Brother, das, was du auch gerade schon angesprochen hast. Ah, du meinst wahrscheinlich das andere, was morgen beginnt. Ja, genau, das meine ich. Ich habe das bei Lanz jetzt nicht gesehen, ja. Aber ich meine das Promi Big Brother, was morgen losgeht. Ja. Weil da hat der Oliver Pocher, der das ja mit der Cindy aus Marzahn moderiert, der genau. Hat ja schon ordentlich getwittert, wer da reinkommt. Ne? Und das ist ja die Jenny Elvers und David Hasselhoff. David Hasselhoff ist wirklich ein Hammer, ne? Ja, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Und vor allen Dingen, die haben ja beide so eine etwas alkoholische Vergangenheit, würde ich mal sagen. Ne? Das wird spannend. Und mich würde halt interessieren, wie stehst du denn dazu? Also findest du es gut, die Sendung an sich? Naja, natürlich. Ich gucke ja auch immer Dschungel. Ja, genau, daran habe ich auch gesagt. Und mein Mitleid hält sich sehr in Grenzen für die Leute, die da reingehen. Das sind alles erwachsene, erfahrene Menschen. Wenn die sich da zum Affen machen, bitteschön. Und wenn wir uns dabei gut unterhalten fühlen, auch bitteschön. Natürlich werde ich es gucken. Ich gucke es allein schon wegen meines Freundes Oliver Pocher, aber natürlich auch wegen der Sendung und wie die sich alle schlagen. Weil es ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert mit David Hasselhoff, auch mit der Sprache. Der kann ja kein Deutsch. Ja, ich frage mich auch, wie Sat.1 ihm bezahlen will. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen, ne? Ich las heute, es gibt eine fünfstellige Gage. Das können nun 10.000 sein oder es können 99.000 sein. Er hat es wahrscheinlich nötig. Ich weiß nicht, wie dessen Finanzen sind. Es kann sein, dass er abgebrannt ist, aber was er auf jeden Fall nötig hat, ist wieder ins Gespräch zu kommen. So wie viele andere, die in den dort reingehen, in den Container gehen ja auch. Lucy von No Angels ist dabei. Ach so, ja, ich hatte jetzt nur von diesen beiden gehört, aber. Martin Semmelrogge kommt aus dem Knast direkt in den Container. Mareike Amado ist dabei. Kennst du noch? Die sagt mir jetzt nichts. Mini-Playback-Show, Moderatorin. Ach so, ja, klar. Ja. Und dann noch ein paar Leute, die ich auch gar nicht so kenne, irgendwie von Serien, ich weiß es nicht. Und sag mal, hast du die Serie früher geguckt, also die anderen Big Brother, weil das ist ja jetzt neuer Sender und neue Moderation. Ich mag Oliver Pocher ja sehr gerne, aber diese Cindy aus Marzahn, die kann ich ja gar nicht mehr sehen. Ne? Ich finde, ich finde die richtig schrecklich eigentlich. Ich mag sie sehr gerne. Wirklich? Ja, ich muss dir sagen, ich kenne sie auch privat. Auch nach Wetten, das? Ja, ich finde, erstmal ist sie wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Und ich finde, sie ist eine gute Entertainerin, tolle Entertainerin. Ich habe sie hier in Köln, in der Köln Arena. In der Längstes Arena gesehen, vor 10.000 Menschen. Und das heißt schon was, wenn du 10.000 Menschen so alleine unterhalten kannst. Und das kann sie. Das ist eine tolle Leistung. Aber es ist Geschmackssache. Es ist bei allen Entertainern Geschmackssache. Wollte ich auch sagen. Ja, ist subjektiv. Ja. Gut. Okay. Ja, also du wirst es gucken. Auf jeden Fall. Ja. Es wird spannend. Weißt du, wie lange das geht? Ich sag jetzt irgendwie 2 Wochen oder so. Ich meine auch 2 Wochen, ja, genau. Ich bin mal so gespannt. Ich bin gespannt, ob das so ein Riesenerfolg wird wie das Dschungelcamp. Das kann man noch nicht sagen. Weiß man nicht. Vielleicht wird das auch die nächste Art Dschungelcamp, ne? Ja. Vielleicht, weil da sind ja auch immer so Spielchen und wenn die da jetzt ankommen mit irgendwelchen ekligen Spielchen, dann ist das ja schon fast eine komplette Adaption oder so. Nur halt im günstigeren. Ich glaube, natürlich werden sie irgendwelche ekelhaften Sachen machen, weil das wollen die Leute sehen und ja. Das will ich sehen. Das willst du sehen. Okay. Aber Jenny Elvers ist wirklich, finde ich, auch ein bisschen bedenklich. Sie hat ja offensichtlich ein großes Alkoholproblem. Mhm. Wobei, ich will gar nicht überlegen. Ich kenne die Frau nicht, dann will ich da mich gar nicht äußern. Deswegen habe ich auch am Anfang gefragt, wenn die ein Alkoholproblem hat und man da trotzdem drüber lachen kann, ob sie es jetzt macht, weil die ein bisschen abgestürzt ist und jetzt ein bisschen Geld braucht. Aber wenn man dann auch Geld braucht und ein bisschen abgestürzt ist, dann kann man sich das ja auch anders besorgen, ne? Mit einem normalen Job und so. Ja. Also okay, wir können sicher morgen Abend hier in der Sendung auch nochmal drüber sprechen, wie so die erste Ausgabe gelaufen ist. Ja. Ja. Alles klar. Michael, alles Gute, danke für den Anruf. Jo, schönen Abend. Tschüss, danke schön, ciao. Tschüss. 1.33 Uhr und hier ist Lena, 18 Jahre alt. Guten Morgen, Lena. Hallo. Hallo, Lena. Um was geht's bei dir? Um SM. Um SM? Ja. Erzähl. Lena wollte ein bisschen über SM sprechen, aber dann verließ sie doch der Mut. So ein Gefühl hatte ich. Dann machen wir einfach mit Tatjana weiter. Tatjana ist noch ein Tick jünger, nämlich 15. Guten Morgen, Tatjana. Ja, hallo Domian. Ich hoffe, du legst nicht gleich auf. Nein. Das ist gut. Tatjana, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Zu später Stunde noch. Ja, weil ich gehe morgen nicht in Schule, mir geht es nämlich nicht so gut. Ich bitte dich mal, den Ton vom Radio oder vom Fernseher ganz auszumachen. Sonst haben wir hier ein Problem. Okay, jetzt ist aus. Dir geht's nicht so gut? Bist du krank? Ja, ich bin krank ein bisschen. Ist das der Grund des Anrufes? Nein, nicht der Grund. Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, weil ich habe zu Hause mit meiner Mutter Probleme. Mhm. Und ich werde auch verschlagen. Du wirst geschlagen von ihr? Ja, von ihr und ihrem Lebensgefährte. Ja. Und das ist halt scheiße, weil ich mache dem halt nie was recht. Tatjana, bitte den Fernseher, den Ton ganz ausstellen. Ja, Ist da jemand bei dir im Zimmer noch? Ja, meine Oma. Achso, die will mithören wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, dann sollst du es ganz leise machen. Ja. Ja, du bist im Moment bei deiner Oma. Ja, ich bin bei meiner Oma und ich bin da halt jetzt schon seit 3 Monaten. Mhm. Weil ich bin von zu Hause abgehauen. Mhm. Und ich habe es dann nicht mehr ausgehalten, weil ich hatte auch schon mal wegen dem Lebensgefährte einen Mordversuch. Du hattest einen Selbstmordversuch wegen des Lebensgefährten? Ja, weil der hat mich schon 2-mal geschlagen und meine Mutter hat auch mich schon mal geschlagen. Wie schlägt der Lebensgefährte dich? Wie? Also, der hat mich ins Genick geschlagen. Mhm. Und einmal auf den Hinterkopf, dass ich 10 Minuten Kopfschmerzen hatte. Mhm. Und einmal hat mich halt meine Mutter geschlagen. Mhm. Und sie haben mir auch schon mal gedroht, mich umzubringen. Und dann hatten wir schon mal Polizei im Haus. Mhm. Und dann hat meine Mutter das halt erzählt. Und Polizei hat halt meine Mutter mehr geglaubt als mir und hat gesagt, ja, ich soll nicht so einen Mist erzählen. Wer hat denn die Polizei gerufen? Mein Vater hat die Polizei gerufen. Also dein richtiger Vater? Mein richtiger Vater hat die Polizei gerufen. Wie hat der denn davon dann so schnell erfahren, dass da... Also ich habe den halt da morgens angerufen, weil der LKW-Fahrer. Mhm. Und ich habe dem das halt erzählt. Und dann hat er gesagt, er kann es nicht glauben. Und dann hat er halt die Polizei gerufen in Stuttgart. Und deine Mutter hat dann für ihren Lebensgefährten ausgesagt und hat dich als Lügnerin quasi dargestellt. Ja, und dann hat die Polizei halt mir nicht geglaubt. Mhm. Und ja, das fand ich halt total blöd. Verstehe. Wie lange ist denn deine Mutter mit dem schon zusammen? Seit 2010. Seit 10. Und war das denn vorher zwischen dir und deiner Mutter gut und ging es besser? Nein, also ich bin 11 Jahre lang bei meiner Oma groß geworden. Ach so. Und also meine Oma hat sich immer um mich gekümmert, also auch wenn ich krank war oder da war ich halt auch schon mal richtig krank. Ja. Also mit allem drum und dran. So, und jetzt bist du wieder zur Oma quasi geflohen. Ja, ich bin zu meiner Oma geflohen, weil ich hab's bei meiner Mutter nicht mehr ausgehalten. Nimmt die Mutter das so hin, dass du jetzt bei deiner Oma wohnst wieder? Also sie hat sich halt nicht gemeldet. Sie hat sich nicht gemeldet, das heißt im Klartext, die ist froh, dass du weg bist, oder? Ja, also und ich gehe auch nicht mehr zurück, weil, das habe ich ja schon meiner Oma gesagt, weil bevor ich da zurückgehe, bin ich nicht mehr da. Oh, das ist ein harter Satz, ne? Ja, weil... Aber kannst du denn, ich verstehe, dass du da nicht mehr zurück willst, das ist ja dann auch ein schreckliches Leben für dich dort. Kannst du denn bei deiner Oma bleiben? Also ich kann bei meiner Oma bleiben, ich habe halt auch Schlafmöglichkeiten, mhm. weil wir haben, meine Oma hat ein Haus. Mhm. Und Achso, da ist Platz dann auch. Ja, ja. Und da ist halt auch, oben ist vermietet und ganz oben auf der Bühne hat früher meine Schwester gewohnt und da wohne ich halt jetzt. Mhm. Das heißt, es gibt da noch Geschwister? Ja, also ich habe eine Schwester. Die ist älter? Ja, die ist 26 und ja. Zu Hause habe ich halt keine Zuwendung bekommen, keine Anerkennung, keine Aufmerksamkeit. Ich habe mich da gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Sag mal, wäre es vielleicht möglich, dass ich mal ein paar Worte mit deiner Oma spreche? Mag die das? Ja, okay. Ich gebe sie mal weiter. Wir reden gleich weiter wieder, wir beiden. Okay. Ja? Hallo, Domi. Ja, mit wem spreche ich denn? Wie ist dein Vorname? Mit Elisabeth. Mit Elisabeth. Das ist ja erstmal sehr, sehr, sehr toll, dass du deine Enkelin aufnimmst. Ja. Erzähl mal die Lage aus deiner Sicht, was da zu Hause... Aus meiner Sicht, also sie ist ja viel geschlagen worden da oben in Zalach, wo sie wohnt. Ja. Und da ist sie ja abgehauen. Ja. Und wir haben schon ein paar Mal Polizei angerufen, weil da wird viel Alkohol getrunken. Mhm. Und hast du denn mal versucht mit deiner Tochter? Nein, mit der kann ich nicht sprechen, weil die ist so aggressiv. Ah ja. Das ist ganz arg und ich gucke ja Domian jeden Abend an. Ja. Und Deswegen habe ich auch mal gedacht, dass ich mal anrufen kann. Mhm. Und aber es ist ja ein großes Glück für das Mädchen, dass sie dich hat. Es ist ein großes Glück für das Mädchen, dass sie dich hat. Wenn sie, sie hat halt das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja. Und da kann sie ja bestimmen, aber sie hat ja so gelogen. Ja. Und beide trinken Alkohol, beide sind LKW-Fahrer. Ja. Habt ihr denn das Jugendamt informiert über die Zustände? Bitte? Habt ihr das Jugendamt informiert? Ja, das Jugendamt ist informiert. Wir hatten auch schon Termin. Mhm. Und da kommen wir nicht weiter, weil sie ist so aggressiv da drin. Und sie wollte das Kind nicht. Sie wollte ja schon mal umbringen. Da war Polizei schon auf dem, in der Schule. Aber dann kann ihr das doch sehr recht sein, dass das Kind jetzt bei dir wohnt. Ja, aber sie macht es nicht. Sie will jetzt gerade nach 4 Monaten hat sie sich jetzt informiert. Jetzt will sie das Kind, weil sie geheiratet hat. Und die Tatjana will nicht zurück. Ach so, jetzt will sie das Kind doch wieder zurückhaben. Ja, aber das Kind will nicht. Ich verstehe. Das ist ja weil bevor sie zurückgeht, macht sie sich was. Und bevor was passiert. Natürlich. Ich bin ganz, ganz frustriert. Ja, ich meine, das hat ja auch ein großes Gewicht. Das Kind ist ja in dem Sinne kein kleines Kind mehr, sondern... Nee, die bald, wird ja 15. Ja, bald eine junge Erwachsene bald schon. Ja, eben. Also, ich finde, ich sag's dir nochmal, ganz toll, dass die Tatjana dich hat. Das ist ein großes Glück, sonst wird das Mädel völlig in der Luft hängen. Ja. Ich verabschiede mich jetzt von dir, sage dir aber, dass wir dich gleich nochmal anrufen werden und dir auch nochmal ein paar Tipps, so rechtliche Tipps geben können, wie ihr euch jetzt gut verhaltet mit dem Jugendamt. Okay. Liebe Elisabeth, schön, dass wir beide uns auch kennengelernt haben. Jetzt gibst du mir bitte die Tatjana nochmal. Okay, Domian. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt hat sie aus Versehen aufgelegt, aber egal. Das Wichtigste war gesagt, wenn sie uns jetzt hört, die Tatjana, ich wollte noch sagen, dass du eine tolle und nette Oma hast und sei froh, dass die so zu dir steht und ich bin ganz sicher, sehr sicher, dass ihr gute Karten haben werdet beim Jugendamt mit der Geschichte und du bist eine Jugendliche, die sagt, was sie will, du willst nicht mehr zur Mutter zurück, du sagst sogar, dass du dir das Leben nehmen möchtest oder willst, wenn du wieder dorthin musst und es besteht die Möglichkeit, bei der Oma zu bleiben. Ich bin da sehr optimistisch. Dennoch rufen wir euch jetzt gleich nochmal an und geben euch nochmal ein paar Tipps an die Hand, damit ihr euch dann auch gut wappnen könnt für das Gespräch oder für die Gespräche im Jugendamt. So, jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Tina, die ist 41. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Tina. So, jetzt unterhalten wir beide uns. Ja. Über was? Über eine schwere Situation mit meinem Mann. Ja. Mein Mann ist Mitte Juni operiert worden, hatte eine 5,5-stündige Operation und da ist die Operation ist eigentlich relativ gut verlaufen und war dann länger im Krankenhaus, ist dann nach Hause gekommen. Hier was war das denn für eine Operation? Das war eine Magenverkleinerung, weil er sehr stark übergewichtig ist. Und er hatte aber vorher schon schon eine Bauchnarbe und hatte dadurch sehr starke Vernarbung und deshalb hat die Operation sehr, sehr lange gedauert und musste auch am offenen Bauch gemacht werden. Mhm. Und danach ist es zur Wundheilungsstörung gekommen und da ist vieles schiefgelaufen. Also da sind Bakterien in die Wunde gekommen, weil da unsauber gearbeitet wurde nachher bei den Verbänden und so. Mhm. Dann ist er nach Hause entlassen worden und man hat vergessen, ihm vom Krankenhaus aus diese Thrombosespritzen mitzugeben, die man ja braucht, wenn man sich noch nicht so bewegen kann. Mhm. Und dann hat er hier zu Hause, eine Lungenembolie bekommen. Das ist aber ein Krankenhaus, Mensch, wie du es gerade beschreibst. Ja, und Bakterien in der Wunde vergessen, die Spritzen mitzugeben oder zumindest eine Anweisung zu schreiben an einen behandelnden Hausarzt, dass er das tun soll. Ja, und natürlich ist er zum Wochenende entlassen worden, wie Krankenhäuser das ja so gerne tun. Mhm. Und wer hat denn Freitagnachmittag noch einen Hausarzt, der da irgendwie vorbeikommt oder sowas verschreibt? Wann kam es zu der Embolie? Nach wie vielen Tagen zu Hause? Nach gut 14 Tagen. Und euch war gar nicht klar, dass er diese Spritzen hätte weiternehmen müssen? Nein, weil es auch in dem, also ich hatte den Entlassungsbericht des Krankenhauses hier und da stand eben, dass das nur während der Zeit des Krankenhausaufenthaltes gegeben werden sollte und Und da stand nichts davon drin, dass das hätte weitergegeben werden müssen oder und so. Und du bist sicher, dass das der Fall, dass das hätte sein müssen? Ja, das hat auch der Hausarzt hinterher bestätigt, dass es hätte sein müssen. Wie ist die Lungenembolie ausgegangen? Also es geht ihm heute wieder, ich sag jetzt mal, relativ gut. Aber er ist jetzt mit 56 Jahren in einem Pflegeheim. Hm. Und ich bin jetzt alleine. Was hat denn die Lungenembolie bewirkt, dass er jetzt so angeschlagen ist? Naja, der ganze Körper, also er ist nicht mehr so richtig bei Kräften. Hm. Er hat natürlich durch die Magenoperation, was weiß er auch der Fall sein sollte, sehr viel abgenommen. Das war aber ja auch gewünscht. Aber weil eben die Lungenembolie und das dazwischen kam und jetzt auch noch eben diese Wundheilungsstörung, da sind noch zwei sehr große offene Wunden. Immer noch? Ja. Habe ich versucht, ihn hier zu Hause zu pflegen und hier zu Hause ist er mir halt bewusstlos zusammengebrochen. Und ich bin selber nicht ganz gesund. Und auch mit Hilfe eines Pflegedienstes konnte ich ihn hier nicht weiter pflegen. Und dann war er nochmal 4 Wochen in einem anderen Krankenhaus. Da ist die Wunde auch gut behandelt worden. Die haben das auch gut in den Griff bekommen. Mhm. Auch die Lungenembolie haben sie gut in den Griff bekommen. Aber ich konnte ihn hier zu Hause nicht wieder aufnehmen. Auch aus Angst und Sorge, dass das also nochmal passiert. Mhm. Ist denn jetzt der Aufenthalt in dem Pflegeheim, soll das ein Dauerzustand sein oder eine vorübergehende? Nein, nur vorübergehend. Wie lange ungefähr? Bis die Wunden geschlossen sind. Besteht die Hoffnung, dass sowohl was die Wundheilung anbelangt, als auch, dass er sich wieder von der Lungenembolie sich wirklich wieder erholen kann? Das hoffen wir. Ja. Das ist ja schon mal was. 56. Das ist ja schon mal was, wenn man diese Hoffnung haben kann. Ja, das stimmt. Mhm. Aber weißt du, er ist 56 und mit 56, dieser Krankenhausaufenthalt, die OP ist ja, das haben die ja alles ganz gut gemacht, aber die Pflege danach und das alles, ist, die haben unser ganzes Leben kaputt gemacht. Mhm. Ja, das ist offensichtlich ein Fehler dieses Krankenhauses. Richtig. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, ob ihr irgendetwas unternehmt gegen das Krankenhaus? Ja, ich schon. Ich möchte meinen Mann damit jetzt nicht belasten, aber für mich ist das noch nicht gegessen, sage ich jetzt mal so. Aber ich weiß nicht, ob man da was unternehmen kann oder nicht. Weil ich meine, er hatte Darmbakterien in einer Bauchwunde, die gehören da überhaupt nicht hin. Ja, das solltest du auf jeden Fall mal mit fachkundigen Leuten beraten und den Fall auf den Tisch legen. Geben wir dir gerne gleich noch ein paar Adressen, an wen du dich da wenden könntest. Ja, das wäre toll. Es gibt auch Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man nicht viel Geld hat. Und die helfen einem gerade, was Patientenrechte anbelangt, da auch sehr gut weiter. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, das wäre toll, weil ich bin jetzt gerade dabei, das alles mit dem Sozialamt zu klären, weil das Pflegegeld natürlich für die Heimunterbringung nicht ausreicht. Und ich selber aber auch nicht arbeiten kann, weil ich nicht gesund bin. Ich war gerade kurz davor, im Oktober eine Umschulung und eine neue Ausbildung zu beginnen. Und jetzt bin ich psychisch und körperlich so weit unten, dass das erstmal nach hinten verschoben werden musste. Ich verstehe, das ist natürlich auch ein ungeheurer Stress, das alles zu organisieren. Dann die große Angst, die du jetzt hattest, durch die Embolie und so weiter. Das belastet einen ja enorm. Ja, wir sind jetzt Ende August 17 Jahre verheiratet und er wäre mir fast gestorben. Und das steckt man ja auch nicht so einfach weg. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und du sagst, du bist selbst auch nicht so fit und so gesund. Was hast du? Ich habe einen sogenannten, also Hydrocephalus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Wasserkopf sagt dir wahrscheinlich eher was. Mhm. Und ich habe den aber nicht von Geburt an, sondern habe ihn mir mit 18 erworben. Wodurch wissen die Ärzte nicht wirklich. Wahrscheinlich durch eine Hirnhautentzündung, die man nicht erkannt hat. Das wusste ich auch nicht, dass man das nachträglich... ich dachte mir, das wäre angeboren und wusste nicht, dass man das nachträglich bekommen kann. Das heißt, du bist ja auch belastet mit deiner eigenen Geschichte und jetzt mit dem Management der Erkrankung deines Partners. Genau. Mhm. Also ich glaube schon, dass das sehr an die Nerven geht und sehr zehrt. Und dass man da für jede Hilfe dankbar ist, die man da irgendwie kriegen kann. Ja, das stimmt. Ja, deswegen wollen wir uns erstmal richtig schlau machen für dich, Tina. Und, ja, das wäre toll. Wir gucken, dass wir dich da an die richtigen Stellen lotsen. Ja, weil ich finde das einfach vom Krankenhaus ist auch noch nicht mal eine Nachfrage oder eine Entschuldigung. Es hat sich niemand gekümmert, gar nicht. Mhm. Ich finde das einfach eine bodenlose Frechheit. Und leider Gottes hört man so oft solche Geschichten. Leider Gottes. Ja. Liebe Tina, du legst auf. Wir melden uns gleich. Alles Weitere dann im Nachgespräch. Ganz herzlichen Dank und ich möchte dir noch sagen, du hast eine ganz super, super tolle Sendung. Danke, danke. Und du bestellst sehr, sehr herzliche Grüße an deinen Mann und beste Genesungswünsche. Das mache ich ganz gerne. Prima. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. und hier ist Benny, 32. Guten Morgen, Benny. Moin, moin. Ja, hallo Benny. Erstmal tolles Lob an deine Sendung. Ja, habe ich oft genug gehört im Endeffekt, also eigentlich nicht oft genug. Ja. Habe jetzt das erste Mal angerufen und bin direkt da. Finde ich super. Na, das ist ja ein Glückszufall. Ja, sehr gut. Um was geht's, Benny? Ja, eigentlich um ein schweres Leben. Um ein schweres Leben? Ja, um ein schweres Leben so. Das du hast? Ja, Absturz und was weiß ich nicht alles. Hat angefangen mit 10. Mit 10 Jahren? Ja, sicher, mit Zigaretten, Alkohol, Kiffen. Also schwierige Verhältnisse auch zu Hause? Ja, waren sehr, sehr schwierig. Mein Vater war Alkoholiker, 40 Flaschen am Tag. Die durfte ich mit 8 holen. Als ich 8 war, so bin ich mit 2 Kisten durch die Gegend gerannt. Und dann hast du mit 10 Jahren auch schon angefangen zu rauchen, zu trinken? Ja, auf der Kirmes, ja. Und zu kiffen halt. Also, kiffen war das erste Mal, glaube ich, war das erste Mal mit 11. Also jetzt richtig, so vorher war es einmal dran gezogen oder was, da habe ich nichts von gemerkt so. Aber dann so richtig jetzt den eigenen Joint gebaut war mit 11. Das heißt, du bist auch dann Alkoholiker geworden? Ja, da habe ich mit 15 aufgehört eigentlich. Und dann mit 22 wieder angefangen, glaube ich, oder mit 23. Also großes Alkoholproblem, Drogenprobleme? Ja, waren eigentlich akut durchgehend bis zum 30. Lebensjahr. Ich habe jetzt seit 2 Jahren, kann ich endlich wieder riechen und schmecken. Mhm. So, ich hatte halt mit 30 knapp aufgehört so. Welche Drogen? Und so. Ecstasy, Koks, LSD. Das ganze Programm? Ganze Programm, außer Crack, Crystal und Heroin. Sonst eigentlich alles. Mhm. Ja, und davon en masse. Hör ich das richtig raus, dass es dir jetzt, wo du 32 bist, dass es ein bisschen stabiler geworden ist, das Leben, besser geworden ist? Ja, ich muss sagen, vom Kopf her auf jeden Fall. Ja, also ich fühle mich eigentlich so gesehen vom Kopf her wie neu geboren so, aber körperlich muss ich sagen, ist eigentlich Ende im Gelände. Ja, ich habe drei Herzattacken hinter mir so, einen halben Schlaganfall. Ich habe schon mehrere Zuckungen gehabt, so heute wäre auch schon wieder fast so weit gewesen. Ja, und ich merke einfach, dass das zu Ende geht. So. Ja. Ich meine, Kopf funktioniert. So inzwischen endlich wieder. Du sagst, du merkst, dass es zu Ende geht? Ja, sicher, wie gesagt, ich mit dem Schlaf auf einmal kriege ich Zuckungen, kriege kaum noch Luft und was weiß ich nicht alles. Aber wie ist es jetzt? Also du trinkst im Moment nichts? Nee, jetzt heute. Ich habe gerade hier einen Jägermeister stehen, habe ich gerade leer gemacht vor Frust. Ach so. Also, ja, so lustig. So. Wie, eine ganze Flasche Jägermeister? Ja, so eine, was ist das? 0,2 Liter, ja. 0,4 sind das, glaube ich, ne? Also ist Alkohol nach wie vor ein Thema bei dir? Ja, jetzt heute irgendwie, weil ich habe heute, wie gesagt, ich habe einen halben Anfall gekriegt irgendwie und musste darauf erstmal klarkommen und da habe ich mir gesagt, nee, komm. Aber dir ist völlig klar, wenn du Zuckungen und einen Anfall kriegst, dass das sicherlich nicht das beste Medikament Jägermeister ist. Nein, das weiß ich. Ja, aber das war vom Kopf ganz gut. Also hätte ich mich darauf versteift im Endeffekt und dann wäre es nur noch schneller geworden. Mhm. Hast du irgendwann mal gearbeitet? Ja, ich habe Kaufmann im Einzelhandel habe ich angefangen. Die Ausbildung, habe aber selber schon im Einzelhandel bestimmt 6 Jahre gearbeitet, 6 oder 7. Habe ein eigenes Callcenter gehabt und jetzt zurzeit bin ich seit 6 Jahren bin ich arbeitslos, weil ich habe einen Stundenlohn von 45 Euro gehabt und dann kann ich mich nicht mit einem Eurojob abspeisen lassen, das geht nicht. Ja, das geht absolut nicht. Ja, trinkst du dann, wie gesagt, lieber, dann trinkst du lieber Jägermeister. Nein, das war auch eigentlich so, den hat ein Kollege hier stehen gelassen, der war noch bei mir im Kühlschrank. Ja, ich selber kaufe keinen mehr. Ich habe irgendwann mal vor 5 Jahren habe ich Magenbluten gehabt, so, weil ich am Tag mit einem Kollegen 2 von diesen großen Bullen leer gemacht habe. Und da habe ich aufgehört zu trinken. Was mir nicht so ganz klar ist, würdest du dich nach wie vor als Alkoholiker bezeichnen? Eigentlich nicht, ne. Oder zählt man Radler zu Bier? Bitte? So jetzt großartig. Also ich finde, für mich ist Radler ist kein Bier, ja, davon trinke ich 2, 3 Stück am Tag so. Jetzt die letzte Woche. Was ist denn mit härteren Drogen? Bist du da? Wie viel konsumierst du oder was konsumierst du im Moment noch? Ich habe jetzt vor 4 Tagen wieder aufgehört zu kiffen. Und das ziehe ich auch durch so. Ich habe jetzt gestern habe ich mir eigentlich dann das erste Mal wieder Speed geholt. Ich weiß nicht halt. Also im Klartext, du bist voll drauf noch. Nee, gar nicht, ja. Na ja, gut. Das ist es ja. Natürlich. Nee. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich seit einem Jahr konsumiere ich überhaupt nichts mehr, kein Alkohol, keine Drogen und kümmere mich um meine Gesundheit. Das würde mich beeindrucken. Aber so, du hast ja Speed reingezogen, du sollst Jägermeister. Ich habe mich um die Gesundheit gekümmert und ich habe gemerkt, dass es komplett bergab geht. Das geht komplett bergab. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich gehe Inline fahren, ich gehe raus und so. Ich habe angefangen, Didgeridoo zu spielen und ich will anfangen, Didgeridoo zu spielen. So. Ja, Benny, was ist denn das für eine Logik? Glaubst du denn, dass es bergauf geht, wenn du jetzt so lebst wieder? Ja, nee, es kann auch gar nicht mehr bergauf gehen, weil ich merke, dass es zu Ende geht. Ja? Und deswegen sage ich mir lieber so dann, Das gehe ich über einfach so. Also du findest dich damit ab, dass du mit deinen jungen 32 Jahren dann bald stirbst? Ja, wahrscheinlich auch schon mit 32. Wie sich das anfühlt im Körper, ja. Finde ich sehr, sehr... Ich bin eigentlich davon ausgegangen mit 37 oder 40 oder so, aber Finde ich äußerst flapsig, so mit dem eigenen Leben und der eigenen Gesundheit umzugehen. Warum? Ja, warum? Lass mich fragen. Powerst du nicht all deine Kraft, die du noch hast, da rein, dass dein Körper sich wieder stabilisiert? Wie soll ich das beschreiben? Wie gesagt, ich habe es eigentlich die ganze Zeit versucht, so. Wie gesagt, der Kopf funktioniert immer besser, aber je besser der Kopf funktioniert, umso schlechter geht es im Körper. Das ist das Komische daran. Ja, und das verstehe ich nicht. Warst du mal in einer Kur? Warst du in einer langen Therapie? Nein, nicht. So. Nein. Ja. Also ich habe mich selber aufgehalten in Zug gesetzt. Das längste war, glaube ich, 3 Jahre. Bevor man sich aufgibt, dafür ist das Leben viel zu wertvoll, sollte man alles Mögliche unternommen haben, das Leben zu retten. Und ich finde, dass du zu fahrlässig mit allem umgehst. Ich bin 20 Jahre damit zu fahrlässig umgegangen im Endeffekt. Und ich merke jetzt die letzten 2 Jahre, wie gesagt, ich kann endlich wieder riechen, schmecken und kann auch wieder halbwegs vernünftig gucken. So. Ja, aber du bist jetzt wieder fahrlässig. Ja, weil ich merke, das Herz macht nicht mehr mit. Ja, also gibst du dich jetzt doch schon wieder auf und wirfst dein Leben weg. Dein Herz macht dich mit, du warst in keiner Klinik, du hast dich nicht richtig untersuchen lassen, du warst in keiner Kur. Du warst in keiner psychosomatischen Klinik. Ich vertraue Kliniken nicht so. Das sind doch Sprüche. Komm, ja, ist so. Ja, nein, ist einfach so. Ach, aber mein Vater war in einer im Endeffekt und da habe ich Sachen miterlebt. Oder das ist, Ja gut, dann sauf dich tot. Warum tot saufen? Wie gesagt, ich habe jetzt hier gerade den Jägermeister stehen, weil ich echt heute einen harten Tag hatte, einen verdammt harten Tag. Ja, aber über was reden wir jetzt? Wir reden doch komplett im Kreis. Du wischt alles weg, was ich hier vorschlage. Kliniken sind schlechte Erfahrungen gemacht, bringt nichts, mein Herz ist so kaputt. Ja, was sollen wir reden? Mensch, du bist ein junger Kerl. Wenn du dich anstrengst, hast du wahrscheinlich ein ganzes Leben noch vor dir. Und du machst es so flapsig, dass mir da wirklich Angst und Bange wird, wenn ich dich reden höre. Ach, das braucht gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe so viel erlebt, allein noch vor dem 30. Lebensjahr. Ich könnte 4 Bücher schreiben. Ne? Den ersten Titel habe ich schon. Ja, das ist mir auch egal, ob du Bücher schreiben kannst. Im Moment kommst du mir nicht verantwortungsbewusst... Nein, Moment. Du kommst mir im Moment nicht verantwortungsbewusst rüber, was deine eigene Person anbelangt. Vielleicht liegst du daran, weil du besoffen bist. Oder angetrunken. Besoffen bist du nicht. Wir reden ja auch noch, klar. Ja, will ich doch meinen, hoffe ich. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen schwer im Endeffekt. Das liegt aber auch daran, so ich habe, weiß nicht, am Tag bestimmt bis zu 25 Gramm Speed konsumiert und bis zu 30 Gramm Haschisch und was weiß ich nicht alles. Ja, das macht einen kaputt. Ja, sicher, klar. Und die Rechnung bekomme ich. Ja, nach und nach immer mehr. Ich merke das jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das wird immer schlimmer. Und gut. Wie gesagt, ich habe mir jetzt selber, so persönlich habe ich mir eigentlich noch 5 bis 7 Jahre gegeben, wo ich mir selber sage, das kannst du noch genießen. Nur irgendwie merke ich selber, das geht alles irgendwie zu Ende. Ja, und jetzt heute habe ich halt einen Absturz gehabt. So, jetzt habe ich hier den Jägermeister vom Kollegen aus dem Kühlschrank geholt und habe den leer gemacht. So. Okay, das wissen wir jetzt schon. Ja. Ja, aber ich wiederhole mich, wenn du jetzt nichts Wirkliches unternimmst, dann ist es wirklich bald vorbei. Dann sind es vielleicht auch gar keine 5, 6 Jahre mehr oder 7 Jahre mehr. Du hast mir gerade sofort zugestimmt, als ich sagte, das Leben ist sehr wertvoll. Hast du gesagt? Ja, ist es auch. Ja, so. Gibt nichts Selbstverlorenes. So, und dann muss man das doch schützen und hegen und pflegen, soweit es irgend möglich ist. Wenn gar nichts mehr möglich ist, dann, ja, okay, dann geht's halt nicht mehr. Aber ich glaube das nicht, dass bei dir nichts mehr möglich ist. Ich bin sicher, wenn man... Da wäre noch was möglich, aber ganz ehrlich, so, da sind die Umstände selber, die sind da nicht so wirklich passend für. Das ist halt, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur noch Stress und was weiß ich nicht alles und das frisst einen auf, das macht einen kaputt. Und ich versuche schon alles Mögliche, ich gehe hineinfahren, ich habe mein Fahrrad hier im Endeffekt, ich versuche mich so abzulenken. Aber Benni, was heißt das im Klartext? Lass mich in Ruhe, ich trinke weiter Jägermeister und nimm Speed und... Nee, gar nicht. Nein, wie gesagt, wie soll ich das beschreiben? Ich habe eigentlich schon die ganze Zeit keinen Speed mehr gezogen, was weiß ich nicht alles. Und ich habe halt einen Anfall, kann ich nicht sagen. Aber es war schon einen richtigen Schockmoment gehabt. Und da ging es für mich selber persönlich einfach nicht mehr anders. Obwohl ich selber weiß, das ist der verkehrte Weg. Das weiß ich selber. Wärst du bereit, in eine Klinik zu gehen? Ich weiß nicht, ob mir das noch was bringen würde. So wie gesagt, ne? Nein. Man kann es ja versuchen. Du bist echt gut, auf jeden Fall. Nee, recht hast du. Man kann es ja versuchen. Du kannst es. Niemand sperrt dich da ein. Es gibt so hervorragende psychosomatische Kliniken. Da kannst du mir nicht erzählen, dass alle Kliniken für dich schlecht sind. Ist Quatsch, also Unsinn. Nein, das sage ich gar nicht im Endeffekt, dass die alle schlecht sind. So, nur ich persönlich habe, meine Erfahrung war, ich war bei Ärzten und bei Psychologen. Gut, und bei Psychiater. Gut, dann mach doch mal einfach, vielleicht sei doch mal offen für eine neue Erfahrung. Vielleicht für eine gute Erfahrung, die dein Leben auch voranbringt. Benni. Ja, das wäre mal was. Ja, das wäre was. Jetzt rufen wir dich, jetzt leg du bitte auf und bitte geh aber jetzt ran, wenn wir dich nochmal anrufen. Ja, klar. Ich möchte, dass wir dir noch ein paar Sachen an die Hand geben. Du bist eh verantwortlich für dein eigenes Leben, aber ich möchte, dass wir dir es an die Hand geben. Und dann kannst du entscheiden, ich mach's oder ich mach's nicht, okay? Ja, sicher. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, weiterhin tolle Sendung, ne? Und Dankeschön, Benni. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, tschüss. Jo, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.